Tja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Jugendsünden. Welche Jugendsünden habt ihr auf dem Kerbholz? Was habt ihr Schräges, Lustiges oder vielleicht auch Schlimmes und Ernstes früher mal angestellt? Oder vielleicht seid ihr auch gerade im Moment dabei, eine Jugendsünde zu begehen. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Jugendsünden. Marco, 23. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Ja, Marco, hi. Jugendsünde ist euer Thema heute. Ich habe eine Jugendsünde damals verbockt. Ich bin heute 23 ja. Und es ist mit 16 passiert. Und aha. Zwar habe ich mit 16 Pizza ausgefahren. Das ist ja noch okay, ne? Wie bitte? Das ist ja noch okay. Mit 16. Pizza auszufahren? Ja, mit dem Auto. Ach, mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Ich dachte mit dem Fahrrad, ne? Ach, nee, mit dem Auto. Als guter Staatsbürger dachte ich jetzt, er fährt natürlich Fahrrad. Mit dem Auto hast du das gemacht? Ja, pass auf, also ich habe früher in Duisburg gewohnt. Meine Eltern waren also nicht, sag mal, ganz so gut bemittelt. Ja. Und ich bin noch zur Schule gegangen, habe also nebenbei so einen Job gesucht, bei dem einiges rumkommt. Mhm. Bin ich sofort fündig geworden. Und bin dann mal so durch die Stadt geschlendert, an der Pizzeria vorbei und da hing ein Schild, also Auswärtsfahrer gesucht. Mhm. Und naja, für mich war es eigentlich eher so eine Schnapsidee. Ich bin trotzdem mal rein, den Typen angesprochen, wie das aussieht, ob der Job zu haben ist. Mhm. Ja, meinte er, klar. Und was mich natürlich ein bisschen schutzig gemacht hat, er wollte also weder Papiere sehen, noch ob ich einen Führerschein habe. Mhm. Also ich muss dazu sagen... Und du sahst dann auch wahrscheinlich ein bisschen älter aus. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist es nämlich so. Und ich hatte auch einige Kumpels, die, sag ich mal, wesentlich älter waren als ich. Mhm. Und na, mit denen bin ich schon mal so auf dem Parkplatz rumgekurft im Auto halt und so, ne? Mhm. Und ja, so ist es also dazu gekommen, dass ich dann mit 16 Pizza ausgefahren habe, ja? Der hat also gesagt, okay, Marco, du kannst morgen übermorgen anfangen. Was für ein Unding, ja? Also der wollte gar keinen... Was für ein Unding, ja. Ja, was, der wollte gar keinen Führerschein sehen, irgendwie weder eine Bestätigung so. Wahnsinn. Meinte so, ja gut, der war wohl irgendwie, ich denke mal, der braucht dir ganz schnell jemanden. So, ich hätte das wohl nicht so gemacht. So, dann hast du angefangen als Pizza-Fahrer zu arbeiten. Wie lange hast ja, ich hab gemacht? Das ist ja der Hammer. Ich habe das 2 Jahre gemacht, ja. Nein. So ganz nebenbei, doch. 2 Jahre hast du das gemacht? 2 Jahre habe ich das gemacht. 2 Jahre unfallfrei gefahren? Unfallfrei gefahren? Wir wollen da gar nicht drüber lachen jetzt. Nee. Das ist ja todernst, ne? Und ich möchte auch ganz klar an die Leute da draußen sagen, falls jemand das fordert oder so, ganz klar die Finger davon lassen. Ja. Genau, und wir fordern jetzt alle Pizzablitzbesitzer auf, ne, dass die auf jeden Fall sich den Führerschein vorlegen lassen sollten von den Leuten, die bei ihnen... um einen Job fragen, ne? Anfragen. Ja klar, wie gesagt, also eigentlich war es eine Schnapsidee und na gut, ich brauche das Geld ziemlich dringend auch. Mhm. Und, hast du während dieser Zeit ja nicht permanent Angst oder ein schlechtes Gewissen, ne? Und wie ich Angst habe, also sag ich mal so, jedes Mal, wenn ich gefahren bin und die grünen weißen Freunde irgendwie vorbeigezischt sind, mein Puls sofort auf 180 oder sag mal so, eine ziemlich bizarre Szene halt an der Ampel so, wenn die dann so neben einen stehen und naja gut, das ist dann schon ziemlich so nach dem Motto, wirf bloß den Wagen nicht ab, fall bloß nicht auf oder so. Du, also in der, wenn die Situation doch brenzlig geworden wäre, hättest du sie ja bestechen können mit einer Pizza. Oder so. Aber nur Thunfisch. Du hast es 2 Jahre gemacht, ich gehe dann recht in der Annahme, nachdem du dann deinen Führerschein hattest, hast du mit dem Job aufgehört. Ja, weil das ist logisch, natürlich. Ja klar, also ich habe auch sofort keine Ausbildung gefunden und ich habe erst mit 18 angefangen, eine Ausbildung zu machen, zum Koch. Mhm. Und habe also dann von dem Geld auch meinen Führerschein bezahlt, sodass ich heute ganz legal fahre. Ganz legal? Ja, natürlich. Also nochmal, ne, wir reden da jetzt so locker und leger drüber. Alles nicht zur Nachahmung empfohlen, ne? Und eigentlich eine heikle Angelegenheit. War dir das eigentlich klar, auf welchem Pulverfass du dich da bewegt hast? Du hättest ja riskieren können, einmal erheblich bestraft zu werden und unter Umständen auf lange Zeit den Führerschein nicht machen zu dürfen. Ne? Permanent, das war mal so permanent im Kopf, allgegenwärtig. Mhm. Und ja, wie gesagt, deshalb war es ja auch eine Jugendsünde, weil ich sag ganz klar, also heute nochmal will ich das nicht tun. Du bereust es ganz intensiv. Mhm. Was hast du verdient als Pizza-Blitzmann? Ja, also das waren 10 Mark die Stunde. Ja. Zuzüglich Trinkgeld. Und gibt's da viel Trinkgeld? Das Geld ist ganz unterschiedlich, wo man so hinfährt. Ne? Wie es so ist, ne? Manche sind genauso richtig und manche sind ganz großzügig. Ich sag mal so, die mit den dicksten Bestellungen, die rücken 50 Pfennig aus. Ja, das ist, sind die schlimmsten. Und die eine Bestellung erstmal kamen, die legen dann noch einen Heiermann drauf und sagen, kauf dir eine Schachtel Zigaretten oder so. Marco, bist du jetzt, du bist jetzt Koch, ne? Ich bin jetzt Koch, jawohl. Und kannst wahrscheinlich die tollste Pizza Deutschlands backen. Das kannst du mir glauben. Ja? Wie, was ist deine Spezialität? Was meine Spezialität ja? ist? Ja. Ganz spontan, Spaghetti ist es. Spaghetti? Ja, Spaghetti alla Marco. Ja, genau. Aha. Und wie machst du sie? Bitte? Die Soße, wie machst du sie? Das ist ein Geheimrezept, das verrate ich dir. Ach, jetzt fiebern natürlich alle. Wie schmeckt die Soße vom Spaghetti à la Marco? Da können wir nach der Sendung drüber reden. Okay, ganz privat, ne? Ja, klar. Danke für deinen Anruf. Kein Thema. Tschüss, Marco. Tschüss. Nadine, 19. Ja, hi. Jugendsünde. Ja, Jugendsünden. Ich Wenn, weiß nicht genau. Liebezeit. Sünden gleich? Ja, also auf jeden Fall waren es sehr viele Männer, so, die Na. Ich in meiner Jugend so hatte. Nadine, wo die Jugend natürlich jetzt schon so lange zurückliegt? Nee, eigentlich nicht. Erzähl mal. Ja, ich war so 13, 14, da fing das an. So. Und halte den Hörer bitte ganz still, es knackt so. Entschuldigung. Also ich war so 13, 14, da fing das an, dass ich ja mit mehreren Männern geschlafen habe. Also erst noch in mehreren Abständen an den Wochenenden und dann wurde es halt schon extremer. Männern oder Jungs in deinem Alter? Verschieden, also ging schon so bis die 22 hoch. Mhm. Nun ist das ja ungewöhnlich, ne, für so ein junges Mädchen. Wie hat sich das denn ergeben überhaupt? Ja, ich war also schon sehr früh auf Partys und Konzerten und ja, da ergab sich das halt so. Und das war die reine, die Sehnsucht nach dieser sexuellen Erfahrung? Oder steckte dahinter auch immer so der Wunsch, eine richtige Beziehung und Liebe zu finden? Also ich denke, also zum Großteil war es für mich schon der Wunsch nach der Erfahrung, so, dass ich halt schon Spaß dran hatte, einfach, Sex zu haben. Also, es ist wirklich ungewöhnlich, ne, für 13 Jahre so? Ja, das sozusagen. Wie lange hast du denn dieses Lodderleben dann praktiziert? Also ich habe das noch bis vor sehr kurzem gemacht. Ich habe jetzt zwei feste Sexpartner sozusagen. Aha. Also ich habe auch keinen festen Freund im Moment. Und hattest du überhaupt mal einen festen Freund zwischendurch? Ja, ich hatte zweimal ein halbes Jahr einen festen Freund. Ja. Aber ist nicht so lang, ne? Nee. Ich bin ja auch noch jung. Ja, das kann alles noch kommen, ist mir schon klar. Meine langen Beziehungen. Auf jeden Fall hast du jetzt schon mal zwei feste Sexpartner, ist ja auch schon mal was. Ja, 19 Jahre bist du jetzt. Du hast mit 13, bist du in das Geschäft eingestiegen. Wie viele Männer hattest du bis heute? Kann ich ganz schlecht schätzen. Ja, sag bitte nicht, du weißt es nicht mehr. Es war echt teilweise sehr extrem bei mir. Also teilweise zwei am Wochenende und noch einer in der Woche so ungefähr und echt? Da kommen wir jetzt ins Rechnen, ne? Ja. Das sind 6 Jahre ungefähr. Oh Gott, wir wollen uns die Zahl gar nicht vor Augen halten. Nee, lieber nicht. Nadine, was ist denn mit dir los? Ja, also... Bist du sexsüchtig? Nee, also ich, im Moment ist es halt nicht mehr so bei mir. Also ich denke nicht mehr, dass ich das unbedingt haben müsste. So. Mhm. Aber ja, in der Zeit war es halt schon so. Es war auch ein bisschen vielleicht die Suche nach der Geborgenheit und so. Die Zeit, die beiden Male, als du eine feste Beziehung hattest, warst du der Beziehung, den Beziehungen dann treu? Ja. Das schon, ne? Ja, also bei der zweiten Beziehung bin ich dann fremdgegangen und darum endet sie dann auch. Mhm. Nachdem mein Ex-Freund dann 4 Wochen im Urlaub war und dann, bin ich halt fremdgegangen. Mhm. Ich frage trotzdem nochmal, weil das so ungewöhnlich ist. Hast du denn für dich selbst eine Erklärung oder vielleicht so eine Andeutung, warum du da so besonders ausgerichtet bist, so sehr viele sexuelle Erfahrungen zu machen? Ja, es ist schwierig. Also ich kann es halt nicht so genau sagen. Mhm. Also ich hatte bis vor einem Jahr, hatte ich noch 2 Jahre lang Therapie gemacht und dann bin ich halt drauf gekommen, dass ich als Kind von meinem Onkel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich vergewaltigt wurde. Ich kann mich nicht mehr sehr genau daran erinnern, aber ich weiß, dass da irgendwas in die Richtung passiert ist. Und du siehst da irgendwie einen Zusammenhang? Ja, und das ist halt schon so. Ich hatte halt ein Machtgefühl, so wenn ich mit den Männern eine Nacht und am nächsten Tag dann sagen konnte, so ja, tschüss. Und das war für mich sicher eine Sache von Macht, so die ich über sie hatte. Mhm. Einfach auch wer zu sein oder auch irgendwie jemanden zu kriegen einfach. Ja. Hast du das Gefühl, dass durch diese Therapie dein sexuelles Interesse auch ein bisschen nachgelassen hat? Ja, ich denke schon. Also ich bin jetzt halt schon mehr nach einer Beziehung aus. Aber selbst denke ich halt auch, dass ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich habe halt dadurch, dass ich so viel schon gehabt habe und so, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch, ich weiß nicht, ob ich unbedingt beziehungsfähig bin. So. Machst du im Moment diese Therapie noch weiter? Nee. Nee. Ich habe sie abgebrochen. War das eine richtige Entscheidung? Ja, ich denke schon. Meinst du schon? Mhm. Ja. Was ist denn dein Traum? Ist dein Traum eine Partnerschaft, eine Familie? Ja, jetzt schon. Mhm. Also schon lieber Beziehung oder auch Familie später dann. Mhm. Also es waren hunderte von Männern, ne? Von Jungs. Eine ganze Menge, ja. Die du vernascht hast. Das waren immer so One-Night-Geschichten? Oder hast du mit mehreren dann auch schon mal so längere Beziehungsgeflechte gehabt? Also früher nicht. Ich habe jetzt, also es ist jetzt so bei mir, dass ich mit einem Mann seit 2 Jahren, mehr oder weniger so eine feste Affäre habe. Also für ihn, also ich würde es nicht machen mit dem Fremdgehen, er macht es halt. Mhm. Ja, und das andere ist so seit 4 Monaten jetzt. Also es sind halt jetzt Männer. Nadine. Ja. Bist du nicht in deiner Umgebung verschrien als das Oberflittchen? Mhm. Das war halt bei mir immer so, dass ich sehr viel durch die Gegend gefahren bin, also innerhalb Deutschlands. Und dadurch, dass ich immer so hindrehen konnte, dass es halt niemand so gebündelt mitgekriegt hat. Wie kann man denn in dem Alter so viel rumreisen? Was machst du denn beruflich zum Beispiel? Was machst du? Also momentan bin ich Schülerin, aber ich habe halt also mein Vater, durch den kann ich immer billiger fahren, weil er bei der Bahn war. Ach so. Das sind halt solche Geschichten. Ah ja, ich verstehe schon, ja. Ja, Nadine, was wünsche ich dir jetzt? Was soll ich dir wünschen? Ich wünsche dir eine, ja, vielleicht doch irgendwas Solideres und Festeres. Ich glaube, das ist dann für dein Leben, wäre das auch gut. Ja. Wenn man so eine Ruhephase einkehren würde. Ja. Hast du dich denn bisher wohlgefühlt so in diesem Leben? Ist immer verschieden so. Also teilweise habe ich mich halt schon unwohl darin gefühlt, weil ich halt auch Beziehungen bei Freunden und Freundinnen gesehen habe. Und Also ich wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Zeit ein ruhigeres Leben. Ich glaube, das ist gut für dich. Und einen tollen Mann, mit dem du dich seelisch gut verstehst und auch sexuell gut verstehst. Ja, danke. Alles Gute. Ja, ciao. Tschüss, Nadine. Oh, jetzt haben wir Kai und Kai ist 15. Oh, hallo Domian. Hi Kai. Jugendsünden, bist du gerade dabei, eine zu machen? Ja, also ich bin immer eigentlich fleißig dabei. Du bist fleißig dabei? Ja, klar. Ja, klar. Und die eine will ich jetzt erzählen, da war ich so 11, 12 Jahre. Mhm. Und da waren wir auf Klassenfahrt und das war auf Lorelei. Mhm. Und ja, das war dann, sind wir eben so spazieren gegangen in der ganzen Klasse. Und da war dann noch so ein Vorstück und wir hatten eben keine Lust da zu bleiben. Also sind wir schon früher zurück ins Heim dann. Und da waren wir eben so, ich hatte mir vorher noch ein Feuerzeug gekauft. Und auf einmal kam die andere auf die Idee, dass wir so ein kleines Feuer im Waschbecken machen. Das haben wir dann natürlich später mit Wasser löschen. Und ich dachte, also rüber gar nicht gerade nach und dachte, okay. Dann haben wir eben so eine Tüte, so eine Imbissbude, so eine Tüte verrissen, dann angemacht. In den Waschbecken? Ja, klar. Mhm. Und da haben wir es dann mit Wasser gelöscht und natürlich stank wie die Sau. Mhm. Und da haben wir eben versucht zu irgendwie so katalysieren oder wie, mit dem Handtuch. Ja. Aber die Lehrerin hat es natürlich gemerkt. Aha. Da kamen die rein, also da kam eigentlich die ganze Klasse rein, weil die halt da waren. Weil es alles stank und voller Qualen war. Ja, ja, bis unten hin. Bis unten hin. Ja. Aber die Sprenkleranlage hat sich nicht ausgelöst. Nee, da war keiner. Da war keiner. Euer Glück, ne? Ja, das stimmt. Also das war eine Jugendsünde, da warst du ja 12 ungefähr, ne? Ja. Und da habe ich dafür auch einen Verweis bekommen. Aha. Wobei, es war ja noch relativ harmlos, ne? Ja, es war harmlos, aber die Lehrerin hat eben einen großen Zoff gemacht und wir haben uns mit der eh nicht so gut verstanden. So sind Lehrerinnen. Ja, nicht das alle. Stimmt. Es waren ja nur Lehrerinnen dabei. So, du hast erzählt, dass da noch mehr Sachen laufen. Im Moment auch. Was noch? Im Moment, Schwein so ganz. Es war was, das habe ich mal letztes Jahr getan. Mhm. Und da bin ich schon ein Freund, sind wir da hoch, so ein Steinbruch. Mhm. Und da standen wir auch dann später in der Zeitung und da haben wir dann mit so Spatzenschleudern und dann von der LKWs nebendran die Fenster verschossen. Eieieiei. Ja, und das kann gefährlich sein, ne, wenn die während des Fahrens getroffen werden. Ja, das war ja abends. Du meinst, abends fahren die nicht so schnell, oder? Nee, da hatten sie so Feierabend. Ach so, die standen da, die LKWs. Ach so. Die standen da und dachten uns, schießen wir mal in die Scheiben rein. Ja, sind die Scheiben wenigstens kaputt gegangen? Ja, klar. Wir haben so Spatzenschleudern eben und am anderen Tag oder einen Tag später stand man eben in Zeitung, Vandalismus beim Steinbruch. Also das ist schon eine härtere Nummer als das bisschen Feuer machen im Waschbecken. Ja, das war schon extremer. Ja, allerdings, ja. Seid ihr je erwischt worden? Nee. Nee. Nee. Wir wollen hoffen, dass der Steinbruchbesitzer jetzt nicht zuhört. Ja, ich glaube, der ist eh schon stillgelegt. Ach so, also. Wie viel Scheiben habt ihr da eingeschmissen oder eingeflitscht? Das waren immer neben die Scheiben, ja? Seitenfenster und so. Drei bis fünf Lastwagen. Und die waren alle kaputt? Ja, klar. Ja, okay, zwei oder drei hatten auch einen Sprung, aber ja, na gut. Da muss das rauf und zu an. Wir dachten, das wäre ein schönes Ziel. Ja, kann man völlig, völlig nachvollziehen. Ja. Naja. Noch? Hast du noch eine Geschichte auf Lager? Ja. Du bist ja schon, das ist schon harte Sachen, die du da machst. Ja, extrem. Ja, klar. Ja, ich bin mal aus der Schülerzeitung rausgeflogen. Warum das? Ja, ich war mit meinem Kumpel eben. Ja. Und wir waren da eben, da war so ein Karton und den haben wir ein bisschen auseinandergenommen und wir waren auf die Lehrerin eh nicht so gut zu sprechen, weil wir schon die ganze Zeit vorher was getan haben irgendwie. War das die Lehrerin, die damals auch mit auf Klassenfahrt war? Nee, das war eine andere, aber die war fast genauso. Also ja. Weil wir so gut wie noch nicht auf die gehört haben und hat uns eben rausgeschmissen. Da haben wir eben so einen kleinen Ball gefunden, da haben wir dann gegen die Tür geschmissen. Da kamen irgendwann ein paar raus, haben dann eben so rumgemault und das. Da dachten wir uns, was soll's. Dann später macht sie, wir werden aus der Schülerzeitung raus, ausgeschlossen. Da haben wir natürlich gejubelt. Und da sollten wir dann als Ersatz immer dann Strafarbeiten machen, dann sind wir aber immer abgehauen. Hätte abgehauen. Also Kai, du bist so richtig dabei, ne? Merke ich schon. Ja. Sei vorsichtig, mach nicht so schlimme Sachen, ne? Damit wir... Ich weiß, wo die Grenze ist. Ja, da musst du schon aufpassen. Ja. Sonst wird es irgendwann übel enden. Danke für deinen Anruf. Und okay, jetzt ab in die Feder, ne? Okay. Tschüss. Bernd, 36. Jawohl, gute Masche. Unser Thema heißt Jugendsünden heute Nacht. Jawohl, gute Masche, Domian. Ja. Bernd, ja. So, meine Jugendsünde, ja, Gott, das war ziemlich krass früher bei mir gewesen. Das hat eigentlich angefangen. Der Vater ist gestorben, da war ich 12, also 74. Ich bin mittlerweile jetzt 36, bin 37. Und, du bist ein Hesse, ne? Ja, um Gottes Willen. Der Vorgänger von mir war ein Hesse. Ich bin Mainzer. Ach, ein Mainzer, Entschuldigung. Da lege ich ein ganz großes Wert drauf. Wobei, das ist ja irgendwie so nah beieinander alles da unten, ne? Das ist genau, wenn du zum Kölner siehst, das ist ein Düsseldorfer. Oh, dann kann ich das gut nachvollziehen. Also du bist Mainzer. Also ich bin ein Mainzer, waschechter Mainzer. Also da lege ich sehr viel Wert. Du sprichst so, wie die beim Karneval singen. Ja, ne, so kann man das sagen, ne? Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, da gibt's doch diese Margit Spornhammer, die hat immer, was hat die immer gesungen, gell? Ja, aber das ist, ja, gell, sind die mehr, gell. Aber das ist kein Mädchen mehr, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Also, jetzt zu deiner Jugendzimmer. Gut. Also, mein Vater ist gestorben, das war 74, da war ich 12 und ich habe also noch einen älteren Bruder, der ist 10 Jahre älter wie ich, noch eine Schwester, die ist 6 Jahre älter wie ich und den habe ich eigentlich seit 74 mit meiner Schwester keinen Kontakt mehr, mein Bruder ja dann noch Kontakt und mit der Mutter war es total scheiße gewesen, sagt Zeit, weil die Frau, die, ich meine, es ist eine gute Mutter gewesen, die ist auch nie irgendwie mit Männern rumgezogen, die hat auch keinen Alkohol gehabt, also es war eine gute Mutter, ja? Ja. Aber ich war ein Scheißbub gewesen, weil ich da total immer böse war und bin immer abgehaufen daheim zu meinem Bruder, der war in einem Motorradclub drin gewesen und ich wollte halt das Zigarette rauchen, ich wollte Bier saufen mit 12, 13. Erzähl mal so die Jugendsünde, die am krassesten war. Ja, die krasseste war gewesen, da war ich 16 gewesen, da habe ich die erst gehabt, räuberische Erpressung. Oh. Und das war so schlimm gewesen, dass ich also verurteilt worden bin, da habe ich 12 Monate Verwährung gekriegt. Oh, was hast du gemacht da? Also ich bin in eine Kneipe reingegangen und da hatte ich jemanden getroffen und der hat mich eingeladen zum Trinken. Und hat er gesagt, alles was du heute Abend trinkst, bezahle ich dir. Das war ich alles klar. Hab da mitgetrunken. Und wie der dann besoffen war und ich auch ein bisschen besoffen und dann wollte er nur seinen Deckel bezahlen, meiner nicht mehr. Dann sage ich, Freund, so geht das nicht, du hast mich eingeladen, bezahlst du auch meinen Deckel. Ich bin dann gleich an der Hals gegangen. Bin aggressiv worden, habe ein kleines Krieg geschlagen, alles. Und der Wirt hat die Polizei angerufen. Und da kam die räuberische Erpressung zusammen. Ja. Aber wieso Erpressung? Ja, weil ich ihn erpresst habe, er soll meinen Deckel bezahlen. Du hast ihn auch bedroht. Da. Ja, die Verletzung kam auch zu, weil ich bedroht habe. Und vor allen Dingen habe die Gäste gesagt gehabt, aufgrund dessen, weil ich gesagt habe, hier, du zahlst meinen Deckel. Verstanden. Und dann, also das war eine Bewährungsstrafe? Bewährung, ja, habe ich ein Jahr auf 3 Jahre bekommen. Ja, und dann ging es eben weiter, weil ich habe dann Sport gemacht, solange ich habe geboxt. Und dann habe ich, also ich habe mit 10 Jahren angefangen zu boxen. Und habe das an Leute immer ausprobiert. Ich habe mir nie schwächere Leute gesucht, sondern immer Leute gesucht, die ein bisschen älter waren wie ich, weil ich früher auch schon als Also es waren ja so die... Die Jährige auch schon älter ausgesehen habe. Ja? Ja, das waren dann so die lebenden Sandsäcke für dich. Ja, aber so in dem Milieu, wo ich verkehrt bin nur. Nicht irgendwie Leute, ganz normale Bürger, die ihr Arbeit nachgegangen sind oder irgendwas, die nicht, sondern nur so vom Milieu her. Gesehen, Und dann hast du immer direkt eine zurück auf die Schnauze gekriegt. Ja, ja, ich meine, ich habe auch selbst drauf geredet. Aber ich habe mir ausgeteilt, wie ich gefangen habe. Und dann gab es dann viele Anzeige und dann wurde die Bewährung wieder rober. Und ich habe noch immer 18 Monate drauf gedrückt. Das heißt, ich habe 2,5 Jahre insgesamt im Jugendknast gesessen, in Wittlich. Dann in welchem Alter von 16 bis 18? 16, also ich bin ja mit 18 verurteilt worden. Also von 16 bis 18 sind dann die Raubereien losgegangen und ich bin im Dezember, bin ich 18 geworden und 4 Wochen nach Fasnacht, die Jahr drauf, bin ich in Haft gegangen. Also ich durfte nach Fasnacht erleben, Hellaurufe und dann war Feierabend. Na toll. Und dann war ich halt im Knast drin und denke ich, oh, ja gut, es gibt eine Halbstrafe, es gibt 2/3, vielleicht kannst du was erreichen. Ja. Aber aufgrund dessen, weil ich so aggressiv war, musste ich Endstrafe machen. Hat dich denn diese Strafe dann kuriert? Bist du danach ruhiger geworden? Ja, es war eigentlich, also ich bereue es nicht, dass ich im Knast war. Ich bereue es echt nicht. Also für dich war der Knast gut? Für mich war der Knast okay gewesen. Also ich, gut, weil ich auch ein bisschen der Starke war, sagen wir so. Gell? Ich konnte mich durchsetzen. Also du bist quasi im, schon im Knast erwachsener geworden? Ja. Ne? Und hast mehr auch so zu dir selbst gefunden? Ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht im Knast, auf Abendschule. Da war ich jeden Abend raus, 3 Stunden. Ja. Und das war dann okay gewesen, obwohl ich so aggressiv war drin. Also kann man, ich habe dann gesagt, lass ihn wenigstens den Hauptschulabschluss machen, damit er wenigstens, ein bisschen was hat. Weil ich hatte ja nichts gehabt. Wie ging es dann danach weiter? Du hast Hauptschulabschluss gemacht? Hauptschulabschluss gemacht, ja. Und hast du danach eine Lehre geschafft? Ja, also ich hatte vorher ja eigentlich schon, bevor ich in den Knast gekommen bin, habe ich mehrere Lehre angefangen und hatte eigentlich nie Bock gehabt. Ich hatte nie Bock gehabt zu lernen, weil da habe ich dem Arbeitgeber mal auf die Fresse gehauen und weißt du, alles so Dinge. Was hast du gemacht danach, als du rauskamst? Bitte? Was hast du gemacht, als du rauskamst? Ja, ich habe während der Haftzeit habe ich eine Frau kennengelernt. Die hat direkt gegenüber vom Knast gewohnt. Haben wir so Briefstelle geschmissen aus dem Fenster und so. Wie praktisch. War schon ganz süß gewesen. Und die hatte ich auch dann geheiratet, wie ich rausgekommen bin. Ich bin 82 im November aus dem Knast rausgekommen. Und dann habe ich die auch noch im selben Jahr geheiratet. Das war aber alles zu schnell. Ein halbes Jahr später war die eh wieder kaputt. Ja. Und habe dann 83 mal jetzt die Frau kennengelernt. Ah, ja. Du bist jetzt ruhiger. Ja, ich bin total, was heißt ruhiger? Schlägst du auch nicht mehr so zu? Nee, also schlage gar nichts mehr. Das ist gut, das... Schlage gar nichts. Das Einzige, was ich alles habe, ich bin noch ein bisschen flippig. Flippig, naja, das ist nicht schlimm. Mit 36 bist du ja, darf man das auch sein? Ja, oder noch sein? Ich bin auch im Motorradclub drin, ja, so, mein Motorrädchen und das brauche ich noch ein bisschen. Aber das Aggressive ist total weg. Das ist schön. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar, bis tschüss, Bernd. Ja? Tschüss. Schönen Gruß nach Mainz. Tschüss. Tschüss. Jens ist dran und der ist 36. Auch 36, ja. Ja, moin, Domian. Ja, Jens. Ja. Deine Jugendsünde. Meine Jugendsünde. Will ich jetzt hören. Ja, ist eine Jugendsünde mit Rattenschwanz. Das heißt, das geht bis heute so, irgendwie? Also mit Nachwirkungen. Dann leg mal los, erzähl. Also, ich habe genauso wie die Nadine, die vorher ging, also zwei vorher, 13, 14 Mädchen gehabt, die ich also ständig mit dem Finger wickeln konnte. War die in deinem Alter damals? In meinem Alter und auch älter. Ich habe also dort auch meine Erfahrungen gesucht. Hatte dann... Irgendwas stimmt mit der Leitung nicht. Du bist immer so ein paar Sekunden weg. Liegt an deinem Telefon. Ist da irgendwas kaputt? Bin ich jetzt besser? Es sind ein paar Sekunden hört man dich nie und dann bist du wieder da. Versuch mal, red mal weiter. Ja, also ich hatte auch ältere Frauen, also Frauen bis 18, 19 Jahren dann in dem Alter. Und mit Ende 16, 17 Jahren lernte ich dann ein Mädchen kennen, die mir das erste Mal eine Abfuhr gab. Ja, und das hat mich eigentlich bewegt, diese Frau zu besitzen. Besitzen zu wollen? Ja. Was heißt das? Ja, weil ganz einfach vorher lief die ganze Geschichte so, ich bin auf Danske gegangen, habe einfach einen Schnipp gemacht und dann hatte ich die Beziehung. Was heißt denn besitzen wollen? Was bedeutete das für dich? Die Frau war für mich attraktiv und aber im Hinterkopf steckte nicht mehr. Ja, das war eigentlich genauso ein Sex. Und dann tschüss. So was ist jetzt genau daraus geworden? Was daraus geworden ist, ganz einfach das. dass ich nach einem langen Kampf sie für mich gewonnen hatte, mit ihr Sex hatte, ein Kind daraus geworden ist, und nach 6 Monaten sie mir den Korb gab. Dann warst du ein ganz junger Vater mit 16 Jahren? Also ich wurde 18. Du bist 18, Und sie war 16. Ja, und sie gab mir dann den Korb. Es war mir in dem Moment auch erstmal scheißegal. Ist das jetzt die Hauptjugendsünde, die bis heute nachwirkt, aufgrund dessen, dass... Nein, ja, ja, ja. Dass ein Kind da ist halt. Ein... Ja. Das Problem wächst daraus eigentlich, dass mein bester Freund zu dem damaligen Zeitpunkt mit meiner, sage ich mal, Freundin dann zusammengeblieben ist und heute noch zusammen ist. Aha. Und das Kind ist bei denen noch aufgewachsen? Ja. Und ich weiß es nicht, ob mein Kind es weiß, dass mein bester Freund der Vater ist. Nicht der Vater ist? Also nicht der Vater ist. Du bist ja der Vater. Ich bin der Vater, genau. Ach, das wurde nie offen von deiner Freundin, der damaligen Freundin, diesem Kind gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe damals gesagt, also wo die Sache... Auf jeden Fall, du hast keinen Kontakt zu diesem Kind gehabt, all die Jahre. Genau. Aha. Tut dir das weh? Jetzt ja. Hast du das Kind mal gesehen? Hallo? Nein. Nein. Jens, irgendwas stimmt mit der Leitung nicht. Das macht mich ganz, ganz nervös. Ich glaube aber, dass die Geschichte, so wie du die jetzt erzählt hast, verstanden wurde und darüber gekommen ist. Jürgen, das Problem steckt jetzt eigentlich noch tiefer. Seit dieser Trennung habe ich eigentlich erstmal erkannt, dass ich diese Frau wirklich geliebt habe. Und bis heute noch? Ja. Oh, oh, oh. Und ich habe nach dieser Beziehung eine Trinkphase gehabt, die ich selber erkannt habe und eigentlich abgebrochen habe in dem Moment, dass ich gesagt habe, du musst an deinem Leben was ändern. Und bin damals freiwillig drei... Jetzt ist er wieder weg. Jens, wenn du mich jetzt noch hörst, wir machen Folgendes. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann kannst du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden, weil das hier irgendwie klappt nicht. Jetzt ist der Jochen dran und der Jochen ist 18. Hallöchen, Domian. Ja, Jochen. Erstmal einen großen Lob an deine Sendung. Danke. Super. Schau ich mir mal an. Ja. Genau, ja, meine Jugendsünde ist nicht so hart wie die anderen, aber naja, weiß nicht, musst du beurteilen. Ja, ich werde es nicht beurteilen. Also ich bin 18 erstmal. Ja. Ich habe mit 11, 12 schon so, ja, meine Eltern bestohlen, kann man sagen. Also Geld. Mit wie viel? Also um wie viel Geld ging es da? Also sagen wir mal so viel, wie ich jede Woche benötigt habe, das war dann so im Rahmen von, also für 11, 12 war das schon viel, so 50 bis 100 Mark jede Woche. Oh ja, das ist viel. Das ist wirklich viel. Was hast du da mitgemacht mit dem Geld? Ja, so Sachen halt gekauft. Was denn? Ach, alles Mögliche. So früher war ja auch der Gameboy mal ganz in und immer wieder neue Spiele und... Spiele, CDs. Genau. Und so weiter. Was man halt so braucht als 12-Jähriger. 12-13-Jähriger. Ja. Haben die Eltern das überhaupt nicht mitbekommen? Nee, später erst. Und dann habe ich denen erzählt, dass das erste Mal und einzigste Mal gewesen ist. Und die haben das auch irgendwie dann geschluckt. Und dann habe ich trotzdem weitergemacht. Wie, die haben dich einmal erwischt oder wie? Ja, klar. Das war dann sehr hart. Das gab dann auch riesen Zank und so. Und aber haben die das Geld ja nicht vermisst? Haben die so dicke, dass denen das nicht auffällt? Ja, ich weiß es nicht. Also gemerkt haben sie es nicht. Ich habe es ja immer ganz clever so. Du hast es auch aber aus einem Portemonnaie rausgenommen? Ja. Das würde mir auffallen, wenn da 100 Mark plötzlich weg wären. Ja, also aus beiden jetzt zusammengezählt, ne, klar. Gut, denen ist es nicht so sehr aufgefallen. Nee, irgendwie nicht. Wie viele Jahre hast du das praktiziert, diesen... Also das ging so, ja, erwischt wurde ich mit ungefähr so 12,5. Und dann habe ich trotzdem weitergemacht. Und dann ging es doch über schon zu Ladendiebstahl, dass ich in Läden geklaut habe. Und dann wurde ich, ja, richtig erwischt und dann mit Polizei und allem. Was hast du im Laden geklaut? Also, ja, auch so, ich habe so Spiele umgetauscht, meine alten gegen neue und dann mitgehen lassen und das wurde dann auch irgendwann die haben dich raus. Die haben dich erwischt, die Polizei war da. Genau. Du warst bei der Polizei, was, wie entwickelte sich das weiter? Ja, die haben dann gesagt, die haben erstmal Protokoll aufgenommen etc. Und haben gesagt, wenn das nochmal vorkommen würde, das dann, ja, härtere Maßnahmen vorgehen. Kam es nochmal vor? Nein. Nein, das war dir ein Warnschuss. Ja, eine... aber ich muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt eine eigene Wohnung habe und ja, vor dieser Zeit habe ich, also bin ich noch, habe ich nochmal wieder neu angefangen, bei meinen Eltern das durchzuziehen. Mhm. Und jetzt habe ich meine eigene Wohnung und... Jetzt hast du keinen mehr zum Beklauen. Also ich sag mal so, meine Eltern zahlen viel für mich, was ich bis heute nicht verstehe, warum sie es tun. Was zahlen die denn im Monat für dich? Also erstmal die Wohnung, die Miete. Wie teuer ist die? 430 Mark warm. Ja. Dann kriege ich, also ich habe jeden Monat 1000 Mark zur Verfügung von meinen Eltern. Legen die dir einfach so hin? Naja, auf mein Konto, wenn überhaupt. Ja, ist klar. Und von dem Rest Essen und Telefonrechnung und so. Mhm. Und meine Mutter zahlt auch allerhand Schulden für mich, was ich eigentlich nicht verstehe. Und die verwöhnen dich viel zu sehr. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das, selbst und du verstehst das nicht. Voll scheiße. Ich fühle mich auch immer scheiße, wenn ich von meinen Eltern Geld kriege. Ja, dann lehne es doch ab und versuche dir ein paar Jobs. Ja, wie soll ich dann leben? Ja, dann suchst du dir halt ein paar kleine Jobs. Ja, also ich habe mal einen Lackierer angefangen, musste kündigen, weil ich eine Farbenallergie habe und jetzt bin ich halt hart auf der Suche. Und ach so. Irgendwie nicht. Ach so. Das ist voll doof. Ah ja. Mhm. Jetzt sag mir nochmal, wie ist dein Verhältnis zu den Eltern? Jetzt. Also ich sehe sie regelmäßig und so und ja, also gut halt. Gut. Und die letzten Jahre eigentlich auch gut? Ja. Den Umspenden. Es gab mal so kleine Tankereien, aber nicht jetzt. Hast du denn da nicht auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, deinen Eltern gegenüber, dass du sie bestohlen hast? Ja, hatte ich. Mhm. Also wirklich schlechtes Gewissen. Ich habe auch heute noch schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie was von meinen Eltern annehmen muss oder so. Liegt dir das denn irgendwie so im Blut, diese Klauerei? Ich weiß es nicht, aber... Jetzt im Moment, Hand aufs Herz, klaust du bei niemandem und nirgendwo? Also zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Nee, meinst du, also, ich hoffe, dass es auch nie wieder vorkommen wird. Hast du schon mal Freunde beklaut? Nee. Das hab ich noch nie gemacht. Würdest du auch nicht tun. Also Eltern oder Geschäft oder das war das Einzige. Also wenn es hochkommt, dann werden die Eltern beklaut. Ja. Ja. Ich fühle mich auch richtig scheiße. Also finde ich auch. Das ist einfach, es ist mies irgendwie, ne? Ja. Ja. Also Jochen, sieh mal zu, dass du das mit der Finanzierung ein bisschen runterschraubst. Geht natürlich erst, wenn du selbst was verdienst, ne? Ja. Ich glaube, dass man sich da selbst besser und eigenständiger fühlt, wenn man nicht von den Eltern alles hinten reingeschoben bekommt. Sondern wenn man sich das Leben so selbst aufbaut, wenn man auch dann weniger Geld zur Verfügung hat. Das stimmt. Alles Gute. Okay. Tschüss Jochen. Tschüss. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und 22 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 33, 35 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema Jugendsünden. Was habt ihr in der Jugend, als ihr jünger wart, so alles ausgefressen? Lustige Sachen, wo man vielleicht so im Nachhinein schmunzelt oder vielleicht auch ganz krasse und heftige Sachen, vielleicht sogar ein Verbrechen. Und wie denkt ihr heute darüber? Oder vielleicht seid ihr gerade dabei. Wir hatten ja gerade auch einen 15-Jährigen, der so ein bisschen erzählt hat, was er so alles anstellt. Vielleicht habt ihr eure Jugendsünde gerade gestern begangen. Also, wenn ihr Lust habt, mir ein bisschen davon zu erzählen, so ganz unter uns hier, meine Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich die Susanne und die ist 25 Jahre alt. Susan heißt Susan! Ja, hallo, guten Morgen. Entschuldigung, hallo, das guten Morgen. Das macht überhaupt nichts. Also, meine Jugendsünde war, ich war mit 16 im Kloster und habe dort ein Praktikum gemacht zur Krankenschwester. Mhm. Und da haben wir allerlei Sachen angestellt und unter anderem haben wir dort eine Haschpizza gebacken. Eine Haschpizza im Kloster? ja. Das ist ja mehr als eine Jugendsünde, das ja, ist eine das ganz große schon, Sünde. Naja. Wer war denn wir? Wer waren wir? Also wir waren 7 Mädchen dort, die das Praktikum gemacht haben und wir haben eine Ordensschwester gehabt, die also praktisch uns geführt hat oder auf uns aufgepasst hat in dem Sinne. Ja. Wir hatten dort unten auch eine eigene Küche. Und ja, dann irgendwann war sie mal krank und wir haben Geburtstag gefeiert von einer Freundin, die dort Geburtstag hatte. Ja. Und ich hatte vorher, 2 Wochen vorher schon von einem Freund mir Gras besorgt. Hast das eingeschmuggelt in das Kloster? Ja, das war ja nicht so das Problem. Also ja. Sachen eins, es wurde zwar alles kontrolliert ständig. Ich habe auch immer Bravos mitgebracht, was auch verboten war. Die habe ich dann unter der Matratze versteckt. Aha. Und da habe ich also, die hat sie dann immer gefunden und dann gab es also immer mächtig Ärger, auch mit meinen Eltern, die das eigentlich gar nicht so schlimm fanden, aber sie... Obwohl die Schwester war nicht so begeistert von der Bravo. Die hat immer gesagt, das ist alles Schmutz und... Obwohl die wahrscheinlich heimlich hinterher drin gelesen haben. Natürlich. In dem Aufklärungsteil dann. Ne? Ja, ganz bestimmt. Mein also Penis wir waren, ist zu klein. Ja, wir waren einmal weg und dann musste ich nochmal hoch in mein Zimmer und dann habe ich in die Schublade geguckt und dann waren die Bravos weg. Und als wir danach wieder kamen, da waren sie also wieder drin. Also siehst du? Gelesen haben, schätze ich mal. Jetzt aber zu dem Haschkuchen. Ja, genau. Ihr also habt Haschkuchen gebacken und habt den ausgeteilt an die armen Nonnen? Nein. Wir haben den also da praktisch in unserer Küche fertig gemacht. Und da das für uns alle das erste Mal war, waren wir wohl auch ziemlich laut und haben da also ziemlich gelacht. Und was man da nicht alles für Mist sieht und macht. Und dann kam unsere Ordensschwester runter, weil sie durch dieses Lachen natürlich ein bisschen aufmerksam geworden war. Habt ihr gesagt, möchten Sie nicht auch ein Stück Kuchen essen? Nein, die Pizza haben wir natürlich die Reste schnell verschwinden lassen. Ja. Und aber sie hat das dann trotzdem gemerkt. Also ein bisschen Ahnung hatte sie wohl auch davon und an unseren kleinen roten Augen wahrscheinlich oder so. Und ja, dann gab es natürlich erstmal mächtig Ärger. Sie hat natürlich dann auch rausbekommen, dass ich das war. Also es war dann klar, dass es da um Haschisch ging, oder? Richtig. Das haben die richtig rausbekommen. Das hat die richtig rausbekommen, ja. Mehr hat sie mehr oder weniger aus uns rausgequetscht und da wir natürlich alle ziemlich breit waren, haben wir das eigentlich auch bereitwillig erklärt und die anderen haben dann gleich gesagt, hier, Susan hat das mitgebracht und Susan ist die Schuldige. Ja, die war ja immer die Schuldige. Susan und ist der Teufel. Ja. Wie war die Strafe? Die Strafe war eigentlich gar nicht so hart. Also ich habe sie bekniet tagelang, weil sie das natürlich auch meinen Eltern sagen wollte und das wollte ich natürlich nur vermeiden. Mhm. Also das sollten sie nicht wissen und dann habe ich ja so versprochen, dass ich also in Hauswirtschaftslehre ein bisschen besser aufpasse und so, wir da ja auch Unterricht hatten und am Ende hat sie das also auch meinen Eltern nicht erzählt. Also eine sehr nette, ja. Letztendlich dann doch, streng, ja, aber nett. Super. Ja, ich habe sie damals immer gehasst, aber wir haben heute noch Kontakt und also... Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Ja, also und heute kann ich das auch verstehen. Die Sache ist glimpflich abgegangen. Ja, zum Glück, ja. Das ist interessant. Du hast heute noch Kontakt in das Kloster zu den Schwestern? Ja, also hauptsächlich zu dieser Schwester, Huberta, habe ich noch Kontakt. Und ich war jetzt letztes Jahr mal wieder dort, nach 8 Jahren. Und ja, an mich konnten sie sich alle noch erinnern. Ja. Also ich brauchte nur meinen Namen zu sagen und die ganzen Schwestern wussten noch, wer ich war. Ne? Wenn du so, also in dem Alter, wie du es gerade beschrieben hast, Kontakt schon zu dieser Szenerie so hattest, war es für dich irgendwann mal, vielleicht ganz kurz sogar mal ein ernster Gedanke, auch ins Kloster zu gehen? Ja, also eigentlich schon gleich nach 2 Monaten. Ich war also so fasziniert davon, von dieser ganzen Gemeinschaft. Ich dachte natürlich auch, es wäre alles so eine tolle Gemeinschaft. Also es wurde uns ja auch mehr oder weniger vorgespielt, vielleicht nicht, aber es war immer alles Friede, Freude, aber eigentlich war es gar nicht so. Und ja, nach 2 Monaten wollte ich da gleich hin, aber die sagte mir dann gleich, unsere Schwester, da ist ja Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und dann sagte sie, also mit Gehorsam wäre das wahrscheinlich bei mir nicht so weit, dass ich das also hinkriegen würde, weil denen ja wirklich also alles zugeteilt wurde und wenn eine Uhr kaputt war, dann konnte man nicht sagen, ich möchte gerne diese Uhr, dann mussten die Uhr nehmen. Als Beispiel jetzt. Also das ist natürlich schon wirklich ein langer, intensiver Prozess des in sich hineinhörens, ob man so etwas möchte. Ne? Richtig, also 9,5 Jahre kann man sich das ja überlegen, bis man dann, was heißt überlegen, dann ist man Novizin und dann nach 9,5 Jahren legt man dann das ewige Gelübde ab. Also auf jeden Fall, heute sagst du, die Entscheidung war richtig, dass ich nicht darauf reingegangen bin. Ja. Aber der Kontakt ist da und das ist ja auch schön. Wenn richtig. Danke für deinen Anruf, Susan. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Gut. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Anne dran. Und Anne ist 43. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Anne. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Ich bin ganz gespannt auf deine Geschichte. Meine Geschichte? Ja. Ja, ich bin fremdgegangen. In welchem Alter? Mit 17 fing das an. Da warst du fest liiert? Nee, das hat zu tun mit meinem ersten Freund. Mhm. Der ist mir nie aus der Kniekehle gegangen. Der ist dir nie aus der Kniekehle gegangen? Nee. Eine schöne Formulierung. Klasse, ne? ja, das dauerte ein halbes Jahr und dann lernte ich total das Gegenteil kennen. So einen total soliden, netten Jungen. Ja. Ja, und den habe ich dann geheiratet. Jetzt muss ich doch mal fragen, was heißt das denn? Der ist mir nie aus der Kniekehle gegangen. Ja, das war eine totale Erotik. Ach so, es ging also um Sex. Ja, auch. Also ein ganz harter Brocken. Ja. Mhm. Ja, ja. Und, dann hast du jemanden kennengelernt, der ein bisschen solider ist. Ja, und hab gedacht, das ist, also da kriegst du Ruhe. Und der ist lieb und nett und... Und mit dem bist du fremdgegangen dann? Nein, den habe ich dann geheiratet. Ach so, ja, wie bist du fremdgegangen? Was mit dem Vorgänger. Verstehe ich nicht. Da warst du doch noch gar nicht mit dem zusammen, mit dem, den du dann geheiratet hast. Nee, meine erste Liebe halt. Ja. Den habe ich nie vergessen. Ja. Und hab dann danach den ganz Lieben kennengelernt. Ja. Und den habe ich mit meinem Vorgänger betrogen. Ach so. Ja. Also den du in der Kniekehle hattest. Ja. Mit dem hast du dann deinen Mann betrogen quasi. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt verstanden. Ja. Also fehlte dir dann doch irgendwas, als du dann mit dem braven und soliden zusammen warst? Ja. Mhm. Ja, ja. Und wie oft bist du fremdgegangen? Der ist mir eine Zeit lang, war er weg von hier. Der war dann zum Bund oben in Norddeutschland. Mhm. Und er tauchte alle Vierteljahr mal auf, aber wenn er mich anrief, dann hatte ich weiche Knie, ne? Mhm. Ja. Ja, wie viele Jahre ging das? Das ging fast 10 Jahre. 10 Jahre lang? Ja. Und dein Mann hat das nie rausgekriegt? Nee. Bist du heute mit ihm noch verheiratet? Nein. Nein. Wie lange warst du überhaupt mit ihm verheiratet? 12 Jahre. Mhm. Ja, ich muss sagen, also ich habe 79 im Jahr 79 geheiratet. Mhm. Und dann war das noch 3-4 Mal, dass ich mich mit dem anderen halt getroffen habe. Mhm. Und als ich dann selbst Kinder bekam, habe ich gesagt, jetzt Schluss mit dem Mist. Mhm. Will ich nicht. Bereust du dieses Fremdgehen? Ja. Im Nachhinein. Bereust du? Ja. Ja. Meinst du, dass es deine Ehe auch geschadet hat? Nee. Und warum bereust du es dann? Ja, weil ich im Nachhinein mein Verhalten Mist finde. Mhm. Das heißt, du hast daraus gelernt und würdest, wenn du jetzt nochmal in eine feste Beziehung kämst, oder vielleicht bist du, ich weiß es nicht. Bin ich. Bist du? Ja. Also sowas würde dir nicht wieder passieren? Nein. Insofern dann auch, das war eine Jugendsünde dann, ja, ne? Ja, und wenn ich manchmal so für mich alleine bin, ich habe inzwischen auch 2 Töchter, mhm, ja, von im Alter von 17 mhm und 14, die fangen jetzt auch an, so mit jungen Männern rumzumachen. Mhm. Und die Geschichte, wie hieß das Mädchen eben, die Nadine? Mhm. Die so viele junge Männer mhm da schon mhm durch hat. Also das würde ich mir, also nicht, da würden meine Töchter von mir richtig mhm einen auf den Ballon bekommen. Mhm. Wenn du es mitbekommst, ne? Wenn sie es nicht heimlich machen. Das, die also sind sehr vertrauenswürdig. Die erzählen mir das. Ja, eben wegen meiner Story, die ich erlebt habe. Ja. Ja, und das finde ich im Nachhinein manchmal wirklich, da kriege ich manchmal noch so richtig mhm einen roten Kopf. Mhm. Und denke, was hast du da nur für einen Blödsinn verzapft? Also Anne, dann bleib jetzt toll, ja, ne? Bis ans Lebensende. Ja, das und das ist doch dann dein neuer und richtiger Weg. Ne? Ja, und ich kann nur jedem sagen, Fremdgehen ist Mist. Mhm. Es kommt irgendwann, entweder es fliegt auf oder es kommt auf einen selbst zurück, wenn man ein Gewissen hat. Ja, ja. Und das ist meine Jugendsünde. Und wenn ich manchmal so nachdenke, Mensch, Scheiße, was hast du mhm da gemacht? Ja. Es kommt alles auf einen zurück. Das es kommt immer sehe ich auch wieder, so, ja. Ja. Die Suppe wird gerührt. Und irgendwann hast du irgendwie einen blöden Brocken auf dem Löffel. Ja. Ja. Du hast eine sehr schöne Sprache. Ich danke für deinen Anruf, Anne. Ja, danke fürs Zuhören. Grüß an die Familie. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Stefan, 24. Ja, morgen Domian. Stefan. Grüß dich. Ja. Jugendsünde, hast du auch eine? Ja, ich habe auch eine. Und das ist, ich würde sagen, fast schon ein Verbrechen oder ist ein Verbrechen. Und zwar, wir haben Autos kaputt gefahren. Kaputt gefahren? Ja, das kam so, Kumpels und ich, da waren wir noch in der Schule. Welches Alter? Ich bin jetzt 24 und als wir das gemacht haben, war ich so 16. Mhm. Ja, und was habt ihr genau gemacht? Beschreib mal. Ja, ich wohne hier auf dem Dorf und da ist ein großes Autohaus und der wusste nicht, wohin mit seinen Autos und hat sie dann in einer Halle geparkt. Und zwar eine Halle am Bahnhof war das. Neue Autos? Neue Autos, nägelnagelneue Corsas. Mhm. Ja, und dann waren wir erst so zu dritt oder zu viert. Und dann haben wir da so geguckt und rumgelungert halt nur und sind dann oben durch so ein Fenster eingestiegen. Mhm. Da stand oben ein Fenster auf Kipp. Das war eine Blechhalle und oben halt so ein Kippfenster. Dadurch sind wir und haben dann erst nur so rumgeguckt, uns mal reingesetzt und boah, guck mal den und guck mal den, geil so. Mhm. Ja, und das ging über mehrere Tage so. Dann sind wir da am nächsten Tag natürlich wieder hin, da waren schon zwei, drei Leute mehr mit. Ja, und mal anmachen, mal vor- und zurückfahren. Ja, habe ich dann auch wohl mal gemacht. Wie habt ihr sie denn angekommen? Die Schlüssel steckten. Die steckten sogar? Das gab hinterher ein Gerichtsverfahren, als alles rausgekommen ist. Und da hieß es, die Schlüssel müssten stecken bleiben, wegen Versicherung. Wenn die Halle jetzt brennt, müssten sie die Autos auch schnell rausfahren können. Okay, da seid ihr erstmal in der Halle so ein bisschen hin und her gefahren und dann? Ja, und dann sind wir wieder weg und über mehrere Tage halt. Mhm. Und irgendwann, dann hat ein Kumpel von mir, an dem Tag war ich jetzt aber selber wieder nicht dabei, muss ich sagen. Mhm. Da hat ein Kumpel von mir rückwärts, der ist irgendwo reingefahren in so einem Corsa. Ja, und dann war der kaputt. Ja, und dann sind sie alle wieder abgehauen. Mhm. Und dann sind sie da auch zwei, drei Tage nicht hingegangen. Und dann sind wir da wieder mal gewesen, haben geguckt. Ja, und war alles noch so wie vorher. Mhm. Und dann wieder reingesetzt, wieder gefahren. Ja, und aber immer nur so ein bisschen rangiert innerhalb dieser Halle, ne? Ja, und ja, und dann ging immer mehr kaputt. Dann hat wieder einer einen kaputt gefahren, wieder einen. Aber ihr seid nie aus der Halle rausgefahren, ne? Nee, es passierte alles in diesem Raum. Ja, richtig. Mhm. In der Halle. Und die war auch ziemlich abgeschieden. Da ist ein Bahnhof und ringsrum noch so ein bisschen Feld. Also und euch hat das so... Die Gebiete sind so 200 Meter weiter weg, sag ich mal. Euch hat das so richtig Spaß gemacht, vorzusetzen, rauf, zurückzusetzen, ja. Ran, wir, ne? Ja, meine Kumpels, ja. Vor allen Dingen, ich habe dann gesagt zu einem anderen Kumpel, Ralf von mir, Ralf hieß der, zu dem habe ich gesagt, ey, lass abhauen, ey, das wird mir zu heftig, wenn da rauskommt, die Scheiße und so. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, lass verpissen, so. Wir beide hatten auch nichts kaputt gefahren. Mhm. Wir hatten wohl mal angemacht, so. Und wir hatten ja alle keinen Führerschein. Und dann sind wir abgehauen. Und dann haben die da so richtig kräftig weitergeheizt noch. Mhm. Und am nächsten Tag in der Schule kamen die dann ja auch wieder an, so. Kommt mal mit, ey, voll geil geheizt und so. Wie viele Autos sind denn zu Schaden gekommen? Wie viele Autos zu Schaden gekommen sind, weiß ich so nicht. Ich weiß aber, dass es ein Gesamtschaden war von 150.000 Mark. Das stand dann auch in der Zeitung. So, die haben euch dann erwischt letztendlich. Ja. Und es kam zu einem Gerichtsverfahren. Ja, richtig. Ne, wir verkürzen das mal ein bisschen. Und dann, zu was seid ihr verurteilt worden? Also, ich musste im Endeffekt nur als Zeuge aussagen, weil ich wirklich nichts kaputt gefahren hatte. Und die Jungs haben dich auch nicht reingerissen? Ne, die haben alles so zugegeben, wie es halt war. Mhm, ja. Ja, die Jungs haben mich nicht reingerissen. Ich musste als Zeuge aussagen, hatte zwar eine Anklage wegen Hausfriedensbruch, die wurde dann aber wegen Minderwertigkeit fallen lassen. Also du bist glimpflich davongekommen? Ja, ich musste nichts zahlen. Aber die Kumpels, die mussten so durchschnittlich jeder 25.000 Mark bezahlen und der wirklich das meiste kaputt gefahren hatte, also die Gerichtsverfahren, die letzten, da brauchte ich ja nicht mehr dabei sein, aber die haben erzählt, dass der eine 75.000 Mark bezahlen musste. Da hängt der jetzt wahrscheinlich immer noch dran, ne? Und drauf, ja, auf dem Geld. Das ist Wahnsinn, ey. Ich bin echt. Da kannst du ja wirklich von Glück sagen, dass es mit dir nicht durchgegangen ist. Das heißt, dass du keinen Wagen kaputt gefahren hast, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Ich habe gedacht, ey, wenn das zu Hause. Oh. Standst du denn dann innerhalb deiner Gruppe da? Wie viele Leute wart ihr? Vier, ne? Ja, erst am Anfang vier, hinterher waren wir so 11, 12. Mhm. Standst du denn da nicht irgendwie so als Feigling in der Nische, wenn du das nicht mitgemacht hast? Nee, die haben das wohl respektiert so, aber haben trotzdem wohl immer wieder versucht, mich zu überreden, komm mit so. Und die hatten hinterher auch keine Wut, dass du quasi freigekommen bist, einfach so, und die hatten das nur alles im Hals. Ja, teilweise so. Die einen haben zu mir gesagt, hast Schwein gehabt und hast wirklich nichts gemacht. Und wieder andere haben gesagt so, boah, der Richter, der hat auch wohl gesagt, so, ihr habt Schwein gehabt. So nach dem Motto, ich muss jetzt alles zahlen und du halt nicht so. Also Stefan, haarscharf mit einem blauen Auge davongekommen, ne? Auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Dankeschön. Da kann ich noch jemanden grüßen? Das habe ich nicht gerne. Ja, okay, dann nicht. Stefan, tschüss. Ja, tschüss, Domian. Winfried 40. Ja, hier bin ich. Hallihallo. Hallihallo. Ja, meine Jugendsünde, ja. 14,5 war ich, bin ich abgehauen von zu Hause, eine Woche. Ah, das ist wirklich eine klassische Jugendsünde. Aber wirklich, 14,5 warst du? Ja, ja. Warum bist du abgehauen von zu Hause? Warum? Ich habe also schon mit 11 Jahren damals Kirchenzeitung ausgetragen. Eine Kirchenzeitung? Ja, Kirchenzeitung, mhm. Genau. Nicht zu verwechseln mit einer Kirchenzeitung, aber du meinst eine Kirchenzeitung, ne? Kirchenzeitung. Ja, ist, ja, ja, ist klar, ja. Verdiente mir also ein bisschen Taschengeld. Ja. Und hatte die gesamte Kohle, die ich eingenommen habe, so vom Kassieren, habe schon Geldspielautomaten verzockt. Oh, in dem Alter schon? In dem Alter schon, mhm. Ja. War damals alles noch ein bisschen lockerer, ne? Mhm. Wie locker? Und, ja, ich meine, dass die Leute nicht so danach gucken, ob einer 18 ist. Ach so, meinst du das, ja. Mhm. Und dann kam natürlich Tag der Abrechnung, mhm. Da ging über die Fahre. Und meine Eltern, die hatten damals ein Haus von der Kirche gehabt. Mhm. Und hatten dann direkten Kontakt mit dem Pfarrer und so weiter und ich hatte nicht abgerechnet. Dann hat sie meine Mutter angerufen und hat gesagt, hier, wo bleibt das Geld? Mhm. Da sprach meine Mutter mich an und ich sagte, ja, okay, ich gehe da morgen hin und so weiter. Mhm. Ja, und dann bin ich dann morgens so, als ob ich zur Schule gehe, runter im Keller, hab mich da hingesetzt und hab gewartet, bis das alle weg waren, meine Eltern gingen arbeiten und so. Mhm. Ja, und dann bin ich dann hoch, Klamotten gepackt und ich hatte dann schon Mofa gehabt zu der Zeit, wo ich dann nur so hinten auf der Straße mit rumfuhr und bin dann mit dem Mofa bin ich dann abgebeutet. Mhm. Also nochmal zum Klarstellen, das Geld war verprasst schon, ne, von deiner Seite die aus. Die Kohle war verprasst, ja, genau. Und die Mutter dachte, es steht noch an, das Geld, ne, dass du das bekommst von dem Pfarrer. Genau. Ne? So, wo bist du hingefahren dann? Ich bin am ersten Abend bin ich nach Monschau gefahren, in Eifel. Mhm. Auch interessant, dann dahin zu fahren. Warum dahin? Ist das aber hier in der Nähe, oder? Ja, ich komme aus Aachen. Ach so, ja. Ja, ja. Mhm. Und das war dann so der erste Weg. Ich wusste ja gar nicht, wo ich hin wollte. Ja, ich muss dabei noch sagen, ich habe dann also, bevor ich abgehauen bin, war eine Woche von Sommerferien, habe ich meinen Eltern aus der Urlaubskassette dann 550 Mark geklaut. Das auch noch. Hatte also Geld bei. Mhm. Du hast ihnen aber keine Nachricht hinterlassen irgendwie. Also nur Geld genommen und weg. Geld genommen und weg. Ganz nach Monschau. Gepackt und tschüss. Nach Monschau. Und dann? Ja, ersten Abend, ne? Mhm. Hab mich dann da ins Hotel gelegt mit 14,5. Die haben dich dann einfach so da reingenommen. Ja. Mhm. Ich meine, ich war wohl schon, muss ich dabei sagen, ich war damals schon 1,86 Meter groß. Naja. Mhm. War schon ein bisschen älter aus. Mhm. Und hab dann da gesagt, ich hätte meinen Jugendherbergsausweis vergessen. Mhm. Und müsste für eine Nacht im Hotel schlafen. Und so abends mich da auch genommen. Wie hast du die ganze Woche dann rumgekriegt? Ja, ich bin also, wie gesagt, ersten Abend dann nach Monschau. Am nächsten Tag dann zwischen Monschau und Trier irgendwo, so einen kleinen Ort, in eine Privatpension rein. Mhm. Und am dritten Tag dann nach Trier gefahren. Mhm. Und habe mich dann da auch in eine Pension reingelegt, bis da die Kohle weg war. Mhm. Und dann nach einer Woche habe ich dann zu Hause angerufen. Mami, ich habe kein Geld mehr. Motto, hallihallo, ich lebe noch und ich komme wieder. Boah, die haben sich da wahrscheinlich tierische Sorgen gemacht, ne? Ja, natürlich, klar. Mhm. Hatten die Polizei schon benachrichtigt? Ja, klar. Und so? Ja, ich meine, das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren, dass ich auch über Medien gesucht wurde und alles. Hatten die bemerkt, dass du die 500 Mark auch genommen hattest? Ja, natürlich. Bemerkt. Mhm. Klar, war ja Urlaubsgeld. Und die konnten, ja klar. Das ist 26 Jahre her, ne? Und das war damals viel Kohle. Na klar. Kohle, ne? Und die konnten sich wahrscheinlich gar keine Reim darauf machen, warum du abgehauen bist, ne? Ja, außer die haben dann natürlich mitgekriegt, dass die Kohle von der Kirchenzeitung weg war. Ach, das ist dann auch rausgekommen. Mhm. So, dann bist du nach Hause gekommen, nach einer Woche ungefähr? Ja, ich habe also angerufen von Trier aus, wollte eigentlich mit dem Mofa wieder nach Aachen fahren. Mhm. Und ja, dann sagten meine Eltern, bleib da und so. Und wir haben einen Treffpunkt ausgemacht und haben den Vetter von mir angerufen und der hat mich dann mit meinen Eltern zusammen im Auto abgeholt. Und gab es so ein richtiges Donnerwetter oder waren die glücklich, dass du da warst? Erstmal natürlich waren sie heilfroh, dass ich da war. Ja. Und im Nachhinein bin ich dann auch noch zum Jugendpsychiater geschleppt worden. Mhm. So nach dem Motto, ob mit mir noch alles okay ist und alles. Ich meine, war auch nichts, normale pubertäre Schwierigkeiten. Aber du bist nicht so richtig ausgeschimpft worden von den Eltern. Ja. Nachdem der erste Schreck vorbei war, klar. Habe ich auch ein paar Monate böses Blut gehabt. Was hast du damals und letztendlich dann aus diesem Erlebnis und der Geschichte für dich gelernt? Was ich daraus gelernt habe, dass ich heute mit 40 sehr intensive Jugendarbeit mache, vor allen Dingen mit Jugendlichen, die Probleme haben, so in Elternhäusern und so weiter. Also du kannst dich da richtig reindenken, hineinversetzen. Ja. Wie zum Beispiel der Kai, der eben bei dir angerufen hat. Ne? Ja. Also mit solchen Typen bin ich heute zusammen. Ah ja. Danke für deinen Anruf, alles Gute für deinen Job. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Susanna, 26. Ja, hallo Domian. Hallo Susanna, hi. Jetzt legen wir los, deine Jugendgeschichte. Ja, meine Jugendgeschichte, das war damals mit 16 gewesen und zwar habe ich da in der Trinkhalle gejobbt. Mhm. Und da lief ein Konzert in Aalen Und da fuhr der Bus um 17 Uhr los. Meine Freundin rief mich an, los, hast du nicht Lust? Und ich sag, nee, ich muss leider bis 19 Uhr arbeiten. Ja, dann irgendwie eine halbe Stunde später rief sie an, sie so, weißt du was, ich habe eine Idee, wir machen das so, wir nehmen den Wagen von meinem Vater. Ich sag, bist du denn irre, das können wir nicht machen. Sie so, nee, nee, ist kein Problem, ich habe eh schon 3 Stunden in der Fahrschule hinter mir und dann machen wir das einfach mal. Ja, und so verrückt wie ich war, habe ich mir dann gedacht, ach, du, kommen wir ein bisschen hier bei uns in der Gegend rum. Immer diese Autogeschichten. Ja, und auf jeden Fall, wir dann abends uns den Wagen geholt, also sie ist hochgegangen, sagt sie ihrem Daddy, ja, Papa, wir wollen nach Aalen und ich brauche die Autokarte, gib mir auch bitte den Autoschlüssel. Und wir dann runter. Wie, der hat ihr den Autoschlüssel gegeben? Ja, ja. Aber der wusste das doch, dass sie erst ein paar Stunden... sie hat gesagt, sie bräuchte die Autokarte, weil wir mit einem Bekannten nach Aalen fahren wollten. So, und sie wollte jetzt nur die Autokarte aus dem Wagen nehmen. Das hat sie ihrem Vater erzählt, um den Schlüssel zu kriegen. So, und wir dann runter, sie wieder rauf und hat anstatt des Autoschlüssels, hat sie einen anderen Schlüssel dahingehangen. Und wir dann runter, ja, jetzt war das so ein alter Mercedes gewesen, den musste man erst noch vorheizen. Und wir wussten überhaupt nicht, wie das Ding funktionierte. Auf jeden Fall haben wir dann Fußgänger angesprochen gehabt, weil in der Nähe ist so ein Zelt gewesen, da ist irgendwie so ein Fest gewesen und wir die dann angesprochen, ja, seit einer Woche Führerschein, Papa hat uns den Wagen geliehen und könnt ihr uns nicht mal helfen. Ja, die den Wagen angemacht, aber sie wusste weder, wo Gas, weder, wo Bremse ist, die Frau hat wirklich keine Ahnung gehabt vom Fahren. Naja, auf jeden Fall ist sie dann dem Typen, der ihr den Wagen angemacht hatte, fast über den Fuß gerollt. Und dann sagte er auch, ja, wisst ihr was, mir lass den Wagen lieber stehen und fahrt irgendwie mit dem Taxi dann. Ja, ja, ist gut. Ja, dann die nächsten Passanten wieder abgefangen. So, dann hatte ich mich hinter Steuer gesetzt, dann sind wir hier ein bisschen rumgefahren. Und meine Schwester, die hatten wir dann auch noch abgeholt. So, und dann das funktionierte dann? Bitte? Das funktionierte. Du konntest mit dem Wagen ein bisschen umgehen. Ja, weil es war Automatik gewesen, nicht Gangschaltung. So, und dann brauchte ich ja im Prinzip nur Gas geben, bremsen und lenken. Ja, dann sind wir so eine halbe Stunde herumgefahren und dann hieß es dann, ja, dann hat man meine Schwester abgeholt, so, jetzt raus auf die Autobahn. Da habe ich gesagt, nee, also das traue ich mich nicht. Und meine Schwester so, ja, bist du wahnsinnig, warum habe ich mich denn fertig gemacht? Und ich habe es gewusst, du wolltest nur deinen Spaß haben. Ja gut, wir dann raus, ja, jetzt mussten wir natürlich auch wissen, wo der Blinker zumindest ist. Und ich sagte zu Sonja, ich so, steig du mal bitte aus und guck doch mal bitte, wenn ich den Blinker setze, ob das links oder rechts ist. Das ist der Wahnsinn. Ja, das war wirklich der helle Wahnsinn. Ja, das ist auch wirklich nicht mehr lustig, ne? Weil also ihr habt euer Leben extrem gefährdet, eure Gesundheit und die der anderen Leute eben auch, ne? Ja, aber das Ganze wird noch schärfer. Wir dann raus auf die Autobahn, dann habe ich gesagt, okay, ich fahre 1 bis 2 Kilometer und dann übernimmst du das Lenkrad. Ja, und wie wir dann natürlich Musik aufgedreht, Zigarette an und dann auf der Autobahn geheizt. Ja, dann sind wir irgendwie 30 Kilometer gefahren, dann hatte sie das Lenkrad übernommen. Dann kam es zum Stau auf der Autobahn und von hinten war alles am Blinken und Lichthupe. Und dann hatte ich das Lenkrad wieder übernommen und dann sind wir aber schon, ich glaube, wir hatten irgendwie 60, 70 Kilometer schon hinter uns und allen war, wir hätten Ascheberg runtergemusst. Wie ist denn die ganze Sache ausgegangen? Ja, auf jeden Fall sind wir dann mit 130, also wo ich das Lenkrad wieder übernommen hatte, weil wir die erste Ausfahrt verpasst hatten und um nicht die zweite zu verpassen, schrie sie dann auf einmal, schon wieder die Ausfahrt. Ja, und dann bin ich mit 130 in die Ausfahrt rein. Ja, und dementsprechend sind wir dann auf den Kombiwagen zugerast und ich habe noch Vollbremsung, aber das Ganze hat nichts genützt und das Ganze war auch noch vor der Polizeidienststelle gewesen, was wir aber in dem Moment nicht gesehen haben. Also gab es einen Unfall oder was? Ja, ja, sicherlich. Ihr seid auf ein anderes Auto raufgefahren? Ja, auf den Kombi. Und sind Personen zu Schaden gekommen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe sofort rückwärts gegangen und weg und es hat keine Minute gedauert, da war schon die Polizei hinter uns. Welche Konsequenzen hat das jetzt für dich und deine Freundin? Ja, also wir mussten Sozialarbeit ableisten. Ich musste 30 Stunden. Also das war im Altersheim gewesen. Das war wirklich nicht schlimm gewesen. Die haben gesehen, es war halt eine Dummheit und gewesen. Habt ihr Dummheit ist gut. Also und gab es Führerscheinsperre? Nee, weil ich ja damals 16 war und dann sagte der Richter noch und die Staatsanwältin musste aber bei der gesamten Geschichte schmunzeln, weil wir saßen da wirklich so wie die völlig verängstigten Hähnchen. Aber die Freundin war ja nur gerade dabei, die Fahrstunde zu machen. Die ist erstmal gesperrt worden, oder was? Nee, sie hatte auch keine Sperre gekriegt. Und zwar sagte der Richter, die hatten also die Erfahrung gemacht, wenn die Leute eine Führerscheinsperre kriegen, setzen die sich trotzdem hinter das Lenkrad. Und da wir also vorher nicht straffällig gewesen sind. Seltsame Rechtsauffassung, finde ich das. Also da hätte ja noch viel, viel Schlimmeres passieren können. Ne? Dafür finde ich die Strafe eigentlich viel zu milde, jetzt, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, also ich hätte, die Versicherung hatte dann nur als eine Forderung von 5.000 Mark an mich gestellt, die ich aber dann nie zahlen brauche. Susanna, ich danke dir für deinen Anruf. Wir müssen Schluss machen. Tschüss. Alles klar, ciao. In der Technik Hans-Jürgen Wilde, das war unsere Sendung Jugendsünden. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen mit einer ganz offenen Sendung für alle eure Themen. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.